Scheiß. Muss ich den Swag aufdrehen, um famous zu werden? Muss ich mich vermummen und kultig wie die Famous zu werden? Muss ich Boiler tanzen und den Scheiß lauter tragen? Oder muss ich einfach nur so schnell wie den Kiel lauter fahren? Muss ich Beats fladern, dass ich Anerkennung krieg? Wie ist denn das funny Rap? Und keiner kennt den Beat. Muss ich Leute dissen, dass sie es sowas bringen? Muss ich mein Scheiß durchziehen? Ja, das ergibt Sinn. Bin ich gefällig, nicht in der Norm? Deshalb bin ich nicht berühmt. Was mir es einfach nicht geschätzt worden? Deshalb bin ich nicht berühmt. Ich hab ne Brille, wohn bei Horn. Deshalb bin ich nicht berühmt. Komischer Style, das Ganze von vorn. Deshalb bin ich nicht berühmt. Was verbind ich mit Österreich eigentlich? Oh, ich saß da mit davor, weil man mir manchmal ein Arsch fliegt. Und ich das mir die ganze Welt hört. Dass wir in China spielen, dann kommt das Geld her. So wird das sein. Nur da zu der Welt ist mit den Bauern erkennen. Ich bin so sauer, ich kenn. Und ich hab doch keine Chance, weil es ignorant sind. Ich glaub, das andere, wo ist mir bekannt, Mann. Ich hab euch immer schon gesagt, dass es nicht verzeiht. Was soll aber nur immer wieder meckern da? Bin ich gefällig, nicht in der Norm? Deshalb bin ich nicht berühmt. Was mir es einfach nicht geschätzt worden? Deshalb bin ich nicht berühmt. Ich hab ne Brille, wohn bei Horn. Deshalb bin ich nicht berühmt. Komischer Style, das Ganze von vorn. Deshalb bin ich nicht berühmt. Bin ich gefällig, nicht in der Norm? Deshalb bin ich nicht berühmt. Was mir es einfach nicht geschätzt worden? Deshalb bin ich nicht berühmt. Ich hab ne Brille, wohn bei Horn. Deshalb bin ich nicht berühmt. Komischer Style, das Ganze von vorn. Deshalb bin ich nicht berühmt.